Yo, Ursprung gehört zum allen, was Geschichte hat. So auch von mir, dem Typ, der immer Witze macht. Die Stimmung anhebt, wenn er den Raum betritt. Und traurig ist, wenn er keine Frau mehr kriegt. Nun, nicht wirklich traurig, aber bedauerlich, wenn ich da so komplett ohne Frau da sitz. Aber die Frauen leben doch mein Leben lang. Ich geb mir für Musik, solange ich hier was geben kann. Ich hatte es sehr schwer auf dem Weg hierher. Wie immer Hürden im Leben, aber seht doch her. Kann er durch meinen Freunden und Bekannten zeigen, was ich damals wirklich meinte mit bekannten Kreisen. Und langsam zeigt sich, was ich lang schon weiß. Ich hab Talent und bald schon den ersten Preis. Der Preis nennt sich Bekanntheit in immer mehr Gruppen. Doch für mich ist das gleich wie 1000 Sternschnuppen. Einfach entlohnt zu werden für die Arbeit und den Schweiß. Also wär cool, wenn ihr klar bleibt und macht keinen Scheiß. Mein Ursprung ist dasselbe wie das erste Lebenslicht. Es ist die Kraft, die mir Sinn fürs Leben gibt. Ich steh nicht auf, um jeden Tag das gleiche zu tun. Ich lieb einfach die Art und Weise, mit Zeilen zu grooven. Mein Ursprung ist dasselbe wie das erste Lebenslicht. Es ist die Kraft, die mir Sinn fürs Leben gibt. Ich steh nicht auf, um jeden Tag das gleiche zu tun. Ich lieb einfach die Art und Weise, mit Zeilen zu grooven. Ursprung gibt es von allem, was einen Anfang hat. Ich dachte, ich bin mal der Typ, der den Anfang macht. Hab mich damals hingesetzt mit nem Stift und nem Blatt. Nichts gedacht, heute ist meine Leidenschaft. Ich saß früher nur daneben, jetzt bin ich soweit. Statt nur daneben zu sitzen, chillig befreit. In Passagen wird klar, warum die Welt voller Fragen war. Da der Anfang, der vor Jahren war, komplett ohne Faden war. Auf Pointaufnahmen galten als Standard. Doch dann kamen Aufnahmen mit Gesangspart. Meine Stimme wurde reifer und die Mädels viel geiler. Ich machte Fortschritt, aber meine Stimme war stetig im Eimer. Geschrieben und gerappt und dann wieder geschrieben und gerappt. Alles übertrieben und Hip-Hop wieder entdeckt. Mein Ursprung ist dasselbe wie das erste Lebenslicht. Es ist die Kraft, die mir Sinn fürs Leben gibt. Ich steh nicht auf, um jeden Tag das gleiche zu tun. Ich lieb einfach die Art und Weise, mit Zeilen zu grooven. Mein Ursprung ist dasselbe wie das erste Lebenslicht. Es ist die Kraft, die mir Sinn fürs Leben gibt. Ich steh nicht auf, um jeden Tag das gleiche zu tun. Ich lieb einfach die Art und Weise, mit Zeilen zu grooven. Yeah. Mein Ursprung ist dasselbe wie das erste Lebenslicht. Yeah. Es ist die Kraft, die mir Sinn fürs Leben gibt. Ich steh nicht auf, um jeden Tag das gleiche zu tun. Ich lieb einfach die Art und Weise, mit Zeilen zu grooven. Mein Ursprung ist dasselbe wie das erste Lebenslicht. Es ist die Kraft, die mir Sinn fürs Leben gibt. Ich steh nicht auf, um jeden Tag das gleiche zu tun. Ich lieb einfach die Art und Weise, mit Zeilen zu grooven.